Ich muss mir einen Weg durch den Hass bahnen. Leute, die sich trennen, haben das Recht, ihren eigenen Bürgerkrieg weiterzuführen und einander eine Zeit lang zu beschuldigen, aber dann endet das. Nicht so bei ihnen. Sie hassen einander mit nicht nachlassender Leidenschaft seit Jahrzehnten. Wie Hornissen, die sich an jegliche Kränkung erinnern, die ihnen ein Feind zugefügt hat, jahrelang. Mit der zwecklosen Wut der Vergeltung. Hornissen. Ich beobachte, wie Ihr Körper sich zunehmend abschaltet. Ihr Körper? Dein Körper? Ihr Körper. Ich bin nur das Gehirn. Der Körper gehört ihr. Er gehört meiner Großmutter. Rebecca, das bist du. Du beobachtest die Abschaltung deines Körpers. Ihres Körpers. Der Körper der alten Frau, die du begleitest, widert mich an. Jemand sollte sie zum Schweigen bringen. Still, Zacharias. Redest du mit ihm oder mit mir? Ich stehe hier. Zwischen zwei Stimmen. Ja, Stimmen. Zwei 90-Jährige. Er Schweizer, sie Ungarin. Juden, die seit über 50 Jahren kein Wort miteinander gesprochen haben. Ich bin ihre Vermittlerin, weil ich, ihre Enkelin, die einzige bin, mit der beide bereit sind zu sprechen. Sie haben den Krieg irgendwie überlebt, sie waren verheiratet, hatten ein Kind, kauften ein Haus, ließen sich scheiden. Das Haus blieb leer und verfiel, weil sie sich nicht einigen konnten, es zu verkaufen. Susanna, wo bist du? Jetzt bin ich dran. Ist ja gut. Erzähl weiter. Ich sagte, der Körper der alten Frau... Meiner Großmutter Rebecca, also du. Ekelt mich an. Obwohl, kein Gehirnschaden. Ich, ihr Gedächtnis, kann mich sogar an die Namen von Dörfern erinnern, die sie nur einmal durchquert hat. Auf der Flucht. Gejagt. Ohne Zeit zum Pinkeln. In den Städten riskierte man sein Leben, also hielt man es zurück. Manchmal für Stunden, bis man den Wald erreichte. Allez, dépêche-toi! Allez, venez, par là! Là, prends le talus! Là, à droite! Non, pas le talus, pas le talus! Attention, ils arrivent! Allez, venez ici, c'est bon! Allez, tous ensemble! Tous ensemble! Sauvez-vous! Aber das... Mit voller Blase nicht zu pinkeln, funktioniert heute leider nicht mehr. Wenn sie, die alte Frau, eine Prostata hätte, was eindeutig nicht der Fall ist, würde ich sagen, dass sie triefnass und morsch ist, wegen des ganzen Urinierens, womit diese Frau ihren Tag verschwendet, wenn sie stattdessen etwas Sinnvolles tun könnte. Bring sie zum Schweigen. Psst. Großvater. Du hast versprochen, sie zum Schweigen zu bringen. Ich habe nur gesagt, ich würde versuchen, sie in Schach zu halten. Am nächsten Bahnhof müssen wir aussteigen, Großmutter. Wir kommen zur französischen Grenze. Zum Dorf müssen wir zu Fuß gehen. Ich gehe vorher auf die Toilette. Nein, ich kenne dich. Du wirst dich dort verstecken und wir verpassen den Bahnhof. Willst du, dass ich mich in der Öffentlichkeit nass mache? So wie er, der große Mann? Stopp, kein Zynismus. Über einen alten Mann, der in einem Sanatorium verrottet. Du dummes Kind, irgendwo in den Generationen, die uns trennen, ist der gesunde, lebensrettende Zynismus verloren gegangen. Eines Tages wirst du es bereuen, aufrichtig herangewachsen zu sein, Susanna. Denk daran, die Straße zum KZ... ist gepflastert mit Optimisten, wie mir. Das hast du mir schon gesagt, als ich 7 war. Ich wusste nicht, wovon du sprichst. Weißt du noch immer nicht, sogar mit 16. 19. Schaff sie aus dem Zug. Sie muss die Papiere unterschreiben. Ich tue, was ich kann. Was sagt er? Er sagt was, ich weiß es. Ich kann die Vibrationen eurer Münder um mich herum fühlen. Sag's mir. Es geht um den Verkauf des Hauses. Schaff sie aus dem verdammten Zug. Sie sträubt sich, um Zeit zu gewinnen. Um Zeit zu gewinnen. Sie sträuben sich, um Zeit zu gewinnen. Ziehen Sie die Hose aus. Was soll das heißen? Ziehen Sie die Hose aus. Warte mal. Wo sind wir plötzlich? Ein französisches Dorf. 1940. Ich pflege meine Hose nicht vor einer Frau auszuziehen. Ich bin keine Frau. Ich bin Ärztin. Sie war keine echte Ärztin. Sie war Medizinstudentin. Lass hören, wie es weitergeht. Ich muss die Wunde an Ihrem Bein untersuchen. Ist nur ein Kratzer. Das muss ich entscheiden. Ziehen Sie die Hose aus. Sehr hübsch. Ihre Ironie können Sie sich sparen. Keine Ironie. Es ist wirklich eine hübsche Wunde. Kurz vorm Eitern. Ich werde sie aufschneiden müssen. Aber es gibt kein Jod hier in dieser Baracke. Ich muss sowieso zurück zu meiner Arbeit. Quatsch! Er hatte keine Arbeit. Unterbricht sie? Sie stellt deine Version der Vergangenheit in Frage. Es war keine Arbeit. Er brachte Flüchtlinge, vor allem Juden, über die Schweizer Grenze, obwohl er selber Jude war. Mit blauen Augen und einem Schweizer Pass. Und da hat er sich auch seine Wunde zugezogen. Am Stacheldraht? Am Dornengestrüpp. Und er hatte recht. Es war nur ein Kratzer. Aber er war zu stolz, sich mit Alltagsbanalitäten abzugeben. Also ließ er es schweren, wie er es später mit seinem Leben gemacht hat. Und meinem. Die französische Grenze. Wo sind unsere Pässe? Hier braucht man keinen Pass. Aber sei nicht albern, Susanna. Wie kommen wir denn sonst über eine Grenze? Es gibt keine Kontrollen mehr. Ach, ist da jemand? Ist das die Grenze? Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Sie müssen meinen Pass kontrollieren. Plus maintenant, madame. Vous pouvez traverser librement. Librement? Ich bestehe darauf, dass Sie meinen Pass stempeln. Stempeln? Ah, vous voulez dire tamponner? Ben, pourquoi pas? Si cela vous fera plaisir, madame. Plaisir? Meinen Pass zu meinem Vergnügen abstempeln? Kein Vergnügen, junger Mann. Es ist das Gesetz. Großmutter. Ach, zu meinem Vergnügen, unverschämt. Wie soll ich denn in die Schweiz zurückkommen ohne einen Stempel in meinem Pass? Ce n'est plus nécessaire, madame. Depuis des années déjà. Si, c'est nécessaire, monsieur. Wer wird mir denn sonst glauben? Der Beweis, dass ich diese Grenze überquert habe, dass ich nicht illegal bin. Vous comprenez? Du warst einverstanden, das Haus endlich zu verkaufen. Du brauchtest nur jemanden, der dich begleitet. Das war der Grund, warum wir diesen ganzen Weg bis hierher gekommen sind. Ich wollte das Haus nur noch einmal sehen nach all diesen Jahren. Nur von außen. Nur einen Blick darauf werfen. Und schon bin ich wieder weg. Aber wir müssen zur Mairie. Wir brauchen das Document Catastral, um das Haus zu verkaufen. Ich lasse mich nicht hetzen. Es ist mein Haus. Ich habe es 1945 mit dem Geld gekauft, das ich als Feldärztin im Krieg verdient habe. Feldärztin im Krieg. Im Krieg war sie interniert. Sie hatte damals kein Geld. Der ganze Besitz gehört mir. Wer hat ihn während all dieser Jahre unterhalten? Wer hat die ganze Zeit La Taxe Foncière bezahlt? Ihr habt aber damals beide den Kaufvertrag unterschrieben. Das Haus kann jetzt nur verkauft werden, wenn ihr beide einverstanden seid. Sonst werdet ihr die nächsten 10 Jahre vor Gericht verbringen. 10 Jahre? In 10 Jahren ist der alte Mann, der im Altersheim sitzt, 100 Jahre alt. Man wird ihn im Leichenwagen zum Gericht fahren müssen. Er? Du bist es. Nein, ich bin nur sein Gehirn. Sprichst du immer noch mit der Leiche? Leiche? Leiche. Du meinst Zacharias? Natürlich, er ist mein Großvater. Nicht vertrauenswürdig, nicht vertrauenswürdig. Ein Vampir. Und du so leichtgläubig. Er ist ein alter Mann, der kaum noch etwas sieht und sich in die Hosen macht. Hüte dich vor Mitleid, Susanna. Es bringt nur Kummer und Enttäuschung. Du musst ihn doch gemocht haben, damals. Er füllt mich mit Abscheu, wie alle, die betrügen und verraten. Das reicht mir, wir gehen zurück. Noch nicht. Wir müssen sehen, in welchem Zustand das Haus ist. Ich will dieses Leichenhaus voll verfaulter Erinnerungen nicht betreten. Da ist eine Störung. Irgendwer leistet irgendwo Widerstand. Einer von euch leistet immer Widerstand. Das ist, wenn sie zum Racheengel wird. Jeder gute Wille schwindet. Welcher gute Wille? Wo seid ihr gerade? Das französische Dorf, Morock, bei Chamonix. Wir stehen vor dem Haus. aber sie weigert sich, hineinzugehen. Ich muss hier raus. Raus aus Frankreich, Zacharias. Seit 2 Jahren bin ich auf der Flucht. Ungarn, Jugoslawien, Italien, Spanien. Dann endlich Paris, wo meine Flucht ein Ende haben sollte. Stattdessen habe ich erfahren, dass alle ausländischen Widerstandskämpfer und Juden im Velodrom d'Hiver interniert und von dort in die Konzentrationslager im Süden gebracht wurden. Ich bin in einer Razzia beinahe geschnappt worden. Darum bin ich nach Osten geflohen, hierher, in die Alpen. Die Schweiz bleibt mein einziger Ausweg. Deiner auch. Aber das heißt nicht, dass ich sofort mit dir gehen muss. Ich habe einen Schweizer Pass. Für mich gibt es keine Gefahr. Keine Gefahr? Plötzlich bist du kein Jude mehr. Ich kann jederzeit rüber. Bis die Grenze geschlossen wird, dann bist du gefangen. Ich komme zurecht. Glaub mir. Glaub ihm nicht. Er erzählt irgendwas, um zu vertuschen, dass er mich nicht mitnehmen wollte. Er sagt das Gegenteil. Er lügt. Er hätte mich der Gestapo überlassen, wenn ich nicht darauf bestanden hätte, dass er mich in die Schweiz bringt. Ich bring dich morgen über die Grenze. Vor Tagesanbruch. Da sind noch 4 andere in der Gruppe. Du brauchst deine besten Wanderschuhe und mehrere Paar Socken. Ich habe keine Wanderschuhe, Zacharias. Und ich werde nicht gehen, bis du mir garantiert hast, dass du nicht nach Frankreich zurückkehrst. Meine Arbeit ist noch nicht zu Ende, Rebecca. Ich muss anderen helfen, aus Frankreich rauszukommen. Das ist kein Auftrag für einen Juden. Überall sind Denunzianten. Niemand weiß hier, dass ich Jude bin. Ich weiß es. Wenn dir die Gestapo die Hose runterzieht, dann bist du dran. Jude. Schweizer Jude mit blauen Augen. Dachte, er sei unsichtbar. Totaler Unsinn. Die Franzosen trieben Ausländer schonungslos zusammen. Machten die Arbeit der Gestapo, noch bevor sie dazu aufgefordert wurden. Man konnte also keinen romantischeren Zeitvertreib haben, als Leuten zu helfen, in die Schweiz zu flüchten. Es machte ihn grenzenlos arrogant. Vielleicht hatte er wirklich das Gefühl, eine Mission zu haben. Sei nicht zu naiv, er ist ein Angeber. Er hielt sich für Glakebel und brachte uns beide in Gefahr. Und dies war erst 1940. Die Grenze war noch durchlässig. Die waren in der Freizone. Er hatte einen Schweizer Pass. Er hätte einen für mich bekommen können, wenn er mich als seine Frau deklariert hätte. Was er nie wollte. Aber damals war noch alles möglich. Aber er beharrte darauf zu warten, bis er so viele Flüchtlinge wie möglich über den Gebirgspass gebracht hatte. Alle außer mir. Ich musste mit ihm zurückbleiben, bis es zu spät war. Zu spät? Wie viele Israeliten kannst du durch das Rote Meer transportieren, bevor die beiden Hälften des Wassers wieder zusammenstürzen und auch dich ertränken? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Wasser überall. Das Dach ist undicht. Schau da. Da hat es reingeregnet. Wir werden zumindest das Nötigste reparieren müssen, bevor wir das Haus verkaufen können. Alles nur noch Schrott. Hier habt ihr 1940 gewohnt. 1940? Da habe ich nirgendwo gewohnt. Ich war illegal, Widerstandskämpferin, Jüdin, nur Dreck. Ich habe nach euch beiden gefragt. Ich schlief jede Nacht an einem anderen Ort, bis zum Winter in den Feldern, dann in Scheunen oder Flüchtlingshäusern. Immer in der Nähe von diesem Grenzdorf, Monroc. Und er, dieses Monster. Zacharias heißt er. Zacharias. Rufst du mich? Susanna? Nein, Entschuldigung. Schlaf weiter. Das Haus habe ich erst nach dem Krieg gekauft. Der wusste noch nichts davon. Komisch, er sagt, er habe es bezahlt. Mit dem Geld, das er als Dolmetscher verdient hat. Dass ich nicht lache. Dieser Mann bezahlen. Antisemiten-Traumjude. Keinen Centime hat er je ausgegeben. Nichts. Niemals. Ich habe nie einen Centime dafür genommen, Leute über die Grenze zu schaffen. Es gab französische Passeurs, die darauf bestanden, bezahlt zu werden. Aber nur die reichen Flüchtlinge konnten sich das leisten. Also kamen die Armen zu mir. Aber mir fehlten die nützlichen Kontakte. Die professionellen Passeurs konnten örtliche Beamte und Grenzwächter bestechen. Ich musste mich aufs Glück verlassen. Hörst du, wie sie die Tür aufbrechen? Die Polizisten? Unser Versteck überfallen? Wagt er es jetzt wirklich, diese Szene aufzurufen? Toutes les femmes, immédiatement sur le côté gauche. Au papier. Allez hop. Sie brachten uns in die Gendarmerie. 8 Frauen, 6 Jüdinnen und 2 Rom-Zigeunerinnen mit ihren Kindern. Wir hatten uns in einer verlassenen Scheune versteckt und warteten darauf, über die Grenze gebracht zu werden. Ich hatte beschlossen, einen Passeur zu bezahlen. Ich war es endgültig leid, auf ihn zu warten, dass er mich rüberbringt. Es war 1942. Alle illegalen Ausländer unterliegen jetzt der Residence Fossée. Es war meine letzte Chance. Er wollte aber, dass ich bis zur letzten Sekunde bei ihm blieb, weil er immer eine passive Frau an seiner Seite brauchte. Er hielt mich in ständiger Gefahr, nur zu seinem eigenen Vergnügen. Und als er meinen geheimen Plan entdeckte, ohne ihn über die Grenze in die Schweiz zu gelangen, hat er mich denunziert. Ist dir klar, was du da sagst? Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Worte. Wie immer. Das ist ungeheuerlich, Großmutter. Ich kann es nicht glauben. Ja, weil du dumm und einfältig bist. Nein, ich will es nicht hören. Es war ein Staatsgeheimnis, aber ich fand heraus von einem Resistant in der Mairie, dass sie die 8 Frauen nach Gurs schicken wollten, einem französischen Konzentrationslager im Süden. Es brauchte nicht viel Vorstellungskraft, um vorauszusehen, dass die Deutschen bald auch Südfrankreich besetzen würden und dass jeder Jude oder Widerstandskämpfer, der in Gurs gefunden wurde, der Gestapo ausgeliefert und weitergeschickt würde. Also... Wir waren auf halbem Weg nach Lyon, die 8 Frauen. Eine Straßensperre. Elise! Wir beschlagnahmen diesen Bus! Auf wessen Befehl? Kommandant Paul Touvier! In Lyon! Lyon? Ich erhalte meine Befehle von der Gendarmerie Nancy. Dieser Bus fährt nach Gurs. Er riskierte unser Leben. Wir haben Informationen, dass einige dieser Frauen Jüdinnen sind. Mit gefälschten Papieren. Unser Befehl lautet, sie nach Lyon zu bringen. Nur um zu beweisen, dass er Clark Gable sein könnte. Kommt nicht in Frage. Ich werde sie zuerst nach Gurs transportieren. Sie können diese Sache gern mit der dortigen Gendarmerie verhandeln. Und um einen Haufen von Frauen mit einer verrosteten Schusswaffe zu retten. Hast du geschossen, Großvater? Ich frag nicht ihn. Frag mich. Natürlich hat er nicht geschossen. Er war ein Feigling. Er wusste nicht einmal, wie man ein Gewehr bedient. Jeder Widerstandskämpfer musste wissen, wie man mit Waffen umgeht. Das war lebenswichtig. Falls die Gestapo oder die französische Miliz sich auf der Flucht erwischte, schossen sie zuerst und stellten dann Fragen, wenn du schon im Todeskampf lagst. Doch er... Der große Held. Während ich die Gendarmen mit dem Gewehr in Schach hielt, entkamen die Frauen aus dem Bus. Er zitterte und machte sich fast in die Hosen. Dann stießen sie ihn aus dem Bus. Er fiel in den Dreck und wir fuhren weiter südwärts. Ich habe sie befreit. Irgendwann unterwegs hatte der Bus eine Panne. Und während die Gendarmen ausstiegen, um die Reifen zu reparieren, schlüpften die Zigeunerinnen und ich durch das Rückfenster in den Wald. Und die anderen Jüdinnen... blieben im Bus. Sie waren zu verängstigt, sich selber zu retten. Und danach? Warum bist du ins Dorf zurückgekommen, Rebecca? Du kannst nicht hierbleiben. Sie suchen schon nach dir. Also, die Schweiz. Ach, endlich bist du vernünftig. Ich bring dich rüber. Nein, du bringst uns rüber. Keine Widerrede. Also? Gut. Ich werde eine letzte Gruppe zusammenstellen. Übermorgen gehen wir. Nein, wir gehen heute Nacht. Nur wir beide. Es warten viele Familien darauf, rüberzukommen. Wir gehen alleine. Also, ein junges Pärchen bei einem romantischen Stelldichein an der Grenze. Bitte? Der Mann mit den blauen Augen und dem Schweizer Pass nimmt seine französische Freundin mit in die Schweiz, weil ihre katholischen Eltern nicht wollen, dass sie einen Protestanten heiratet. Aha. Das ist unsere Geschichte. Ich habe keine Papiere, mein Französisch ist nicht perfekt, also musst du sehr überzeugend sein, wenn wir geschnappt werden. Mein Leben lang werde ich es auf dem Gewissen haben, dass ich diese Leute zurückgelassen Dein habe. Dein Leben lang wirst du es auf dem Herzen haben, dass ich verhaftet wurde, weil du gezögert hast. Mein Leben lang werde ich mich fragen. Dein Leben lang wirst du dich mit dieser Frage foltern, bis du anfängst, dich zu fragen, warum du nicht einfach aufhörst, dir diese Frage zu stellen. Mein Leben lang werde ich mich fragen, ob du es warst, die Entscheidung für mich getroffen Dein hat. Dein Leben lang wirst du dein Hirn zermartern auf der Suche nach einer Antwort und dann an den Punkt gelangen, wo es keine Rolle mehr spielt, falls es je eine Rolle gespielt hat. Mein Leben lang werde ich dir dankbar sein müssen, mein Gewissen belastet zu Dein haben. Dein Leben lang wirst du mich hier haben, um dich daran zu erinnern, wer du warst und wer du nicht warst. Es war 1942. Wir hatten zu lange gewartet. Die Schweizer hatten entlang der Grenze eine Militärzone errichtet mit 2 Meter hohem Stacheldrahtzaun. Die Franzosen hatten sie ersucht, auf alle illegalen Flüchtlinge zu schießen, um andere davon abzuhalten, Frankreich zu verlassen. Diejenigen, die erwischt wurden, wurden an der Grenze der französischen Polizei ausgeliefert. Das bedeutete für sie zunächst Drancy und dann Auschwitz. Ich fiel vor Erschöpfung immer wieder hin, aber er wollte nicht anhalten. Er hätte mich in der Kälte liegen und sterben lassen. Endlich konnten wir ihn sehen, den Schweizer Wachposten. Mit einer Drahtzange schnitten wir eine Lücke in den Stacheldraht und konnten darunter durchkriechen. Und dann gelangten wir halbtot auf die andere Seite, ins Land des Roten Kreuzes. Halt! Halt! Halt! Wo ist sie jetzt? Wer sie? Diese Flüchtlingsfrau. Rebecca? Sie? Du? Ihr seid an der schweizerisch-französischen Grenze. Auf welcher Seite? Schweiz. Unglück. Unglück? Was sagt sie? Moment. Ich versuche es zu verstehen. Du musst das verstehen. Ich muss hier raus. Sie erwarten mich. Wer erwartet dich? Wer? Er ist ein bisschen durcheinander heute. Gestern Abend haben Sie sich wieder in Ihrem Zimmer verbarrikadiert, nicht wahr, Herr Rosowski? Und geschrien, dass wir Sie niemals lebend kriegen würden, dass Sie Ihre Cyanidkapsel unter Ihre Hoden geklebt haben. Falls wir versuchen sollten, Ihre Tür aufzubrechen, würden Sie sie schlucken. Nicht wahr, Herr Rosowski? Ich glaube, er kann Ihnen nicht ganz folgen, Schwester. Nicht ganz, aber trotzdem. Die Hälfte davon ist Spiel. Sie geben vor, nicht zu verstehen. Ich kenne die Symptome. Kriegstrauma. Ich habe zig davon behandelt. Sie halten mich hier gegen meinen Willen fest. Natürlich, Herr Rosowski. Sie sind in einem Krankenhaus. Niemand ist freiwillig hier. Jemand will mich als Dolmetscher anheuern. Ich habe ein Einschreiben bekommen. Ist in der Schreibtischschublade. Es ist dringend. Ja, das war es, Großvater, das war es damals. Aber da sind wir noch nicht. Ihr müsst zuerst einmal in der Schweiz aufgenommen werden. Ihr? Du und Rebecca, meine Großmutter. Deine Partnerin, die bald deine Ehefrau sein wird. Sei nicht albern. Ich habe keine Ehefrau. Hattest du aber. Früher mal. Niemals. Es gab nur eine Frau. Und die hat versucht, mich zu vergiften. Kann ich nicht glauben. So wie sie mich hier vergiften wollen. In diesem Internierungslager. Lager? Ja. Heute in der Früh hat er mich Lagerkommandantin genannt. Herzig. Sie wollten mir den Schädel rasieren. Eine Nummer auf meinen Arm tätowieren. Wir haben Ihren Blutdruck gemessen und Ihnen die Haare abgeschnitten. Schauen Sie, wie hübsch Sie jetzt sind, Herr Rosowski. Ah. Wo bist du? Ich habe überall nach dir gelauscht, Susanna. Ich bin mit Zacharias. Er hält schon wieder etwas aus gegen mich. Ich fühle mich plötzlich so schwach. Er saugt alle meine Energie ab. Er ist in einem Heim. Er leidet an beginnender Demenz. Was könnte er wohl gegen dich aushecken? Was erzählst du ihr? Dass du knapp vor der Demenz bist. Kaum zu glauben. Und wie komme ich zurecht? Ich komme dich jede Woche besuchen. Ich gebe mir größte Mühe, mit dir zu sprechen. Und worüber reden wir in diesem Moment? Über die Schweizer Grenze. November 1942. Eure Flucht. Ihr seid außer Gefahr. Frei. Freiwillig. Herr Rosowski hat sich heute in der Stadtpolizei Zürich... Freiwillig? Wer bitte? Herr Rosowski hat sich heute freiwillig... Also F-R... Freiwillig in der Stadtpolizei Zürich als politischer Flüchtling präsentiert. Er hat erklärt, aus Frankreich gekommen zu sein und die Grenze zum Kanton Wallis in der Nacht vom 25. November 1942 überquert zu haben. Ja, und das, Herr? Was soll ich damit? Das, was Sie da gerade in der Hand halten, Herr Offizier, als wäre es ein stinkender Fetzen Zeitungspapier zum Einwickeln von verrottetem Fisch, ist zufällig mein Schweizer Pass. Den habe ich seit meiner Geburt. Und ich bin jetzt hier, um mich zu stellen. Das ist meine Identität, die ich Ihnen zuteilwerden lasse. Sie sind angeblich ein Schweizer Bürger. In der Schweiz. Warum fühlen Sie sich verpflichtet, sich zu stellen? Nein, nein, überhaupt nicht angeblich. Ich dachte ganz einfach, dass ich irgendwie offiziell erklären muss, dass ich wieder auf schweizerischem Territorium bin. Und weshalb sind Sie nach Zürich gekommen? Was wollen Sie damit erreichen? Erreichen? Ich hoffe zumindest, wie ein Schweizer behandelt zu werden. Ein Schweizer mit Bürgerort Zürich. Und welche Art von Behandlung, meinen Sie, steht Ihnen zu, nachdem Sie heimlich über die Grenze geschlüpft sind? Ein festlicher Empfang. Als Schweizer Ehrenbürger. Mit Alphorn und Fahnenschwingen. Und? Festlicher Empfang? Sie behielten meinen Pass und alle meine Sachen. Eine Woche Gefängnis, dann Abtransport ins Wauwiller Moos, in ein Lager. Und wo ist sie währenddessen? Wer? Rebecca, meine Großmutter. Woher soll ich das wissen? Woher du das wissen sollst? Ihr seid zusammengeflüchtet, ihr seid beide in der Schweiz. Du stellst dich der Polizei, aber was ist mit ihr in der Zeit? Warum fragst du den nicht? Wen? Den alten Mann im Sanatorium. Den du jede Woche besuchst und mit dem du in diesem Moment redest. Wie konnte ich das wissen? Wie konntest du das nicht wissen? Sie war deine Frau, wenn auch noch nicht verheiratet. Sie hat versucht, mich zu vergiften. Hat sie nicht. Ich protestiere. Verstehe ich das richtig? Hier steht, die Insassen des Arbeitslagers Wauwiller Moos protestieren hiermit. Mhm. Das ist übrigens kein Arbeitslager, Herr... Rosowski. Ja, das ist ein gewaltiger administrativer Unterschied. Das hier ist ein Internierungslager. Wo wir 10 Stunden am Tag gegen unseren Willen auf den Feldern arbeiten Sie müssen. Sie unterliegen keiner gesetzlichen Verpflichtung. Wenn wir uns weigern zu arbeiten, bekommen wir nichts zu essen. Wir versorgen Sie mit nützlichen Beschäftigungen, damit Sie nicht in Langeweile und Indifferenz verfallen, was ja das Los der meisten Flüchtlinge zu sein scheint. Schätzen Sie sich glücklich, Herr... Rosowski. Glücklich, ein Schweizer Bürger ohne Rechte zu sein in seinem eigenen Land? Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich das den zuständigen Stellen melden. Wie Sie längst wissen müssten, dürfte die Zeit für Leute wie Sie ja, bald gekommen sein. Also, was wollen Sie jetzt noch mit dieser Petition? Wir sind hier überarbeitet und unterernährt. Das ist hier kein offizielles Gefängnis, aber wir werden behandelt, als wäre es eins. Es ist Krieg, ist Ihnen das klar? Nicht in der Schweiz. Aber jenseits unserer Grenzen. Es ist unmöglich zu verhindern, dass er herüberschwappt. Sie meinen... Die Gestapo schaut Ihnen schon über die Schulter. Sie wissen ganz genau, was Sie jenseits der deutschen und der französischen Grenze erwartet. Hier sind Sie wenigstens unter dem Schutz der Schweizer Regierung. Schutz? Ganz ruhig. Kannst du dich erinnern, in welchem Jahr du das Haus gekauft hast? Welchem Jahr? Es ist unmöglich, mit dem Verkauf des Hauses anzufangen, wenn du keinerlei Dokumente hast und wenn du dich nicht wenigstens an das Jahr erinnerst, in dem du das Haus gekauft hast, Großvater. Ich muss das verdammte Haus verkaufen. Ich brauche das Geld. Ich muss mir einen neuen Anzug kaufen. Ich werde erwartet. Ich brauche Geld, um in die Stadt zu fahren. Welche Stadt? Welche Stadt? Welche Stadt? Er meint Nürnberg. Er soll es mir sagen. Ich habe es aber für ihn gesagt. Nochmal. Nürnberg. Meinst du Nürnberg? Man hat nach mir geschickt. Sie brauchen einen erstklassigen Dolmetscher. Dolmetscherin? Ja, das bin ich. Zwischen meinen zwei alten Hornissen. Ich bin gezwungen, ja? Gezwungen, gegen meinen Willen, die Feinheiten in ihrem Privatkrieg zu übersetzen. Ich bin in die Geschichte reingezogen worden, weil die Stelle 50 Jahre lang unbesetzt war. Niemand sonst kam dafür in Betracht. Nur habe ich kein wirksames Mittel, dieser Aufgabe gerecht zu werden und gleichzeitig meiner Natur treu zu bleiben. Hass ist nicht meine Muttersprache. Ich habe die Vokabeln nie gelernt. Ich weiß nicht, wie ich die Nuancen wiedergeben soll. Mir fehlt auch der Sarkasmus, der in diesem Fall zentral ist, der dieser Sprache ihren schwingenden Rhythmus, ihre heimliche Musikalität gibt. Doch möchte ich sie beherrschen, meine Aufgabe erfüllen, meinen Dolmetscherstatus erhöhen. Ich möchte die strahlendste Sternschnuppe in dem schwarzen Loch sein. Mit wem sprichst du da? Mit mir, mit Susanna. Ausgeschlossen. Keine Selbstgespräche. Warum nicht? Das war nicht abgemacht. Du bist hier, um meine Meinung anderswo zu vermitteln, nicht um dir Schulmädchen Gedanken zu machen. Manchmal habe ich das Recht, meine eigenen Überlegungen anzustellen. Hast du nicht. Dazu bist du nicht befugt. Du bist angestellt. Warte, bis ich tot bin, um ein freier Mensch zu werden. Susanna. Loin vers l'infini s'étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ich bin schon dreiviertel tot, Madame. Und trotzdem erwarten Sie, dass ich mich um die anderen Insassen hier kümmere? Ich habe Sie für die Sonderbehandlung ausgesucht. Sie haben gesagt, Sie sind als Ärztin ausgebildet. Ich könnte Ihnen Ihre Privilegien entziehen, wenn ich wollte. Hören Sie auf, sich zu beklagen und gehen Sie raus und marschieren Sie mit den anderen Frauen. Draußen sind minus 15 Grad. Diese Frauen verhungern. Und jetzt wollen Sie auch noch zuschauen, wie sie erfrieren? Bewegung tut Ihnen gut. Wenn man den ganzen Tag in der Baracke hockt, verkümmert der Körper. Es gibt Völker auf dieser Welt, die in einem viel schlimmeren Klima leben müssen als wir hier. Aber sie überleben es. Und warum? Weil sie den ganzen Tag im Freien bleiben. Weil sie Wind und Eis an ihrem Körper akzeptieren. Weil sie... Keine Juden sind? Meinen Sie das? Juden sind schwache, passive Kreaturen, ohne den Willen, gegen die harten Elemente zu kämpfen. Eine Rasse von Faulenzern, die die gesunde Energie des Planeten absaugen? Das habe ich nie gesagt. Nein, haben Sie nicht. Ich habe es für Sie gesagt. Jedenfalls sind Sie alle hier im Geishof, weil Sie illegale Flüchtlinge sind. Wir gehören nicht hierhin. Mit welchem Recht halten Sie uns fest? Bis Ihr Fall vor einem Immigrationsgericht angehört werden kann, müssen Sie hier im Geishof interniert bleiben. Und jetzt habe ich die Nase voll davon, mit einer Insassin die Regeln zu diskutieren. Verschwinden Sie und marschieren Sie mit den anderen. Und wenn ich draußen erfriere? Es gibt keine anderen qualifizierten Ärzte in der Gruppe. Wer soll hier die Kranken versorgen? Niemand. Das löst einen Haufen Probleme für mich. Zwei Monate später überquerten die Amerikaner den Rhein. Der Krieg war vorbei. Ich wurde freigelassen und bin nach Genf gegangen. Erster Gedanke: meinen Körper wiederfinden, die Frau wiederfinden, nach all den Jahren, in denen ich gekleidet war wie ein Glouchard, wie ein Flüchtling. Ich musste Termine wahrnehmen, Arbeit suchen. Und irgendwann in dieser Zeit wurdest du schwanger, nicht? Sei nicht lächerlich. Das war unmöglich. All diese Jahre der Entbehrung hatten meinen Uterus auf die Größe einer winzigen Zitrone schrumpfen lassen. Da war nichts mehr. Warte mal. Willst du damit sagen, dass du nie ein Kind geboren hast? Ich will damit nur sagen, dass das gynäkologisch unmöglich war. Meine Mutter existiert also nicht und ich auch nicht. Also du kannst existieren, so viel du willst, Kind. Aber meine Gebärmutter und die Erinnerung an ihre Funktionen gehören ausschließlich mir. Hast du nicht gewusst, dass sie schwanger war? Sie hat versucht, mich zu vergiften. Ist ja gut. Nehmen wir an, das war der Fall. Sag mir, wie. Nicht nur, dass sie es versucht hat, das habe ich schon zigmal gehört. Sag mir, wie und warum. Um mich daran zu hindern, fortzugehen. Nach Nürnberg? Wieso? Nürnberg? Als Großmutter ihr Kind gebar, also meine Mutter, warst du in Nürnberg. In diesem kritischen Augenblick hast du sie in Genf allein gelassen. Er packte einfach seine Sachen und ging, als ich ihn dringend gebraucht hätte. Also hast du versucht, ihn zu vergiften? Vergiss nicht, dass ich den Eid des Hippokrates geleistet habe. Es war mir moralisch unmöglich, jemanden zu töten. Nein, ich habe ihm ein Schlafmittel in die Milch getan, ohne Zweifel ein starkes, damit er morgen den Zug verpassen würde. Und? Das Schlafmittel war stark genug, ein Pferd umzuhauen, aber er blieb die ganze Nacht wach, bereitete sich auf Nürnberg vor, studierte das juristische Vokabular Französisch, dann verschwand er. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das war 1945. Ich habe Fotos von euch beiden gesehen, aus dem Jahr 1947. Das muss jemand anderer gewesen sein. Ich kann euch beide flüstern hören. Was versteckt ihr vor mir? Wir sprechen von Nürnberg. Diese Frau weiß nichts über Nürnberg. Sag mal, war diese Frau einst hübsch? Wie bitte? Wir haben gerade von Vergiftung gesprochen. Und du willst über die Schönheit einer Frau reden? Es ist mir wichtig. Ich möchte verstehen, wie es möglich ist, dass zwei Leute, die sich so sehr hassen, jemals zusammen sein konnten. Im November 1945 hast du am frühen Morgen Genf mit dem Zug in Richtung Nürnberg verlassen. Du hattest ein Laissez-Passer von der Schweizer Regierung in der Tasche. Woher weißt du das? Weil ich es hier in der Hand habe. Du hast es all diese Jahre aufbewahrt. Zusammen mit einem Formbrief. Alle Flüchtlinge haben ihn bekommen. Großmutter auch. Er fängt so an. Sehr geehrter Herr Rosowski, es war ein Privileg... Er soll ihn vorlesen, nicht du. Du kannst ihn selber lesen. Lesen? Also, los. Sehr geehrter Herr Rosowski, es war ein Privileg, der Schweiz, Ihnen in Notzeiten Schutz zu gewähren. Es war uns nicht immer möglich, alles, was wir uns gewünscht hätten, den zahlreichen Flüchtlingen zu geben, denen wir Asyl gewährt hatten. Weiter. Er bricht zusammen. Weiter. Weiter. Versuch es. Wir hoffen dennoch, dass Ihnen Ihr Aufenthalt in der Schweiz genützt hat und wir wünschen Ihnen das Allerbeste für Sie. Es hat sich klar und deutlich gezeigt... Unterbrich nicht. Lass ihn weiter weinen. Klar und deutlich gezeigt, dass wir so nicht weitermachen konnten. Seine Abwesenheit war mir egal. Ich hatte meine Entschädigung für meine Zeit im Lager. Davon konnte ich leben. Would you give your name, please? Hermann Göring. Nein, das kann ich nicht zulassen. Sie bringt das absichtlich ins Spiel. Zwing ihn, über Nürnberg zu sprechen. Früher oder später müssen wir über Nürnberg sprechen. Über Hermann Göring. Und Hermann Göring. Du hast doch ausschließlich für ihn gedolmetscht. Ich war in juristischem Französisch ausgebildet. Ich war perfekt zweisprachig. Wer wäre besser gewesen als ich? Du bist heute Morgen nicht sehr gesprächig. Ich bin meiner Nacht noch nicht entkommen. Entkommen? Die Nacht hängt immer noch über meinen Augen. Ja, das kommt daher, dass sie dir ein starkes Beruhigungsmittel geben mussten. Ja. Du hast wieder geschrien in deinem Bett. Hattest du böse Träume? Träume? Weißt du, was ein Traum ist? Natürlich. Etwas, aus dem man nie rauskommt. Er kam letzte Nacht in mein Zimmer. Kam einfach rein. als wäre das sein Recht. Wer? Er, Hermann Göring. Du meinst, du hast von ihm geträumt? Nein, das meine ich nicht. Er kam in mein Zimmer. Er wollte meine Übersetzung seiner Aussage diskutieren. Er behauptete, ich hätte mich geirrt. Ich kann das erklären. Lass es ihn selbst erzählen. Wenn er seine eigene Geschichte erzählt, zum allerersten Mal in all diesen Jahren, statt sie zu vergraben, dann kann er mit ruhigem Gewissen endlich... Abkratzen? Schlafen. Darum bin ich ja hier. Sein Gehirn, um seine Geschichte zu erzählen, ohne zu zögern. Das ist nicht das Gleiche. Er hat einen Mund, einen Körper. Du hast nur seine Gehirnzellen und sein Gedächtnis. Die Emotionen gehören ihm. Es geht über seine Kräfte. Du wirst es von mir hören müssen. Das ist ungerecht. Trotzdem... Göring sprach in langen, komplizierten Sätzen, provozierte die Staatsanwälte, verriss die Kreuzverhöre mit einer Geschwindigkeit, die uns, die Dolmetscher, verblüffte. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass ich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet. Göring sprach viele Sprachen. Er konnte alle Nuancen verstehen. Sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. Er konnte besser dolmetschen als die meisten von uns. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ich brauche einen richtig guten Dolmetscher, tönte der oberste Chef der Luftwaffe. Cher Monsieur Rozovsky, l'État français reconnaît son implication dans la déportation ayant entraîné le décès de vos parents, Mania et Jacob Rozovsky, et tient à vous exprimer ses regrets les plus profonds. Ils ont été transportés à Drancy et ensuite déporté au camp de concentration d'Auschwitz le 25 août 1943. 1945. Großmutter sitzt in Genf und wartet auf dich, aber du bist in Nürnberg. In deiner Abwesenheit ist ein Brief aus Frankreich für dich gekommen. Sehr geehrter Herr Rozovsky, der französische Staat möchte Ihnen sein tiefstes Bedauern über seinen Anteil an der Deportation und dem anschließenden Tod ihrer Eltern, Manja und Jakob Rozovsky, zum Ausdruck bringen. Sie wurden am 13. Februar 1943 deportiert und gelangten in das Konzentrationslager in Auschwitz am 25. August 1943. Punkt. Wusstest du das? Ich hätte es mir denken können, aber es gab keine Bestätigung bis zu diesem Brief. Trotzdem, irgendwie ahnte ich es. Dort. In Nürnberg? Während Görings Zeugenaussage. Sie zeigten den Film, den die Soldaten gedreht hatten, als sie die Lager befreiten. Heutzutage kann man ihn im Fernsehen anschauen. Nichts Ungewöhnliches mehr. Aber wir, die Dolmetscher in unseren gemütlichen Kabinen, die wir für den einen oder anderen von denen dolmetschten, hatten bis zu dem Moment keine Ahnung. Wir sahen die Tätowierungen, die Berge von Kleidern und Schuhen und Goldfüllungen, die aufgestapelten Koffer. Und wir, die Dolmetscher, hatten keine Sprache, um das zu übersetzen. Niemand hatte bis dahin die Vokabeln Shoah oder Holocaust erfunden. Keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und das Schlimmste, das Schlimmste... Versuch es. Das Schlimmste... Das Schlimmste. Du wolltest sagen, das Schlimmste? Das Schlimmste. Das Schlimmste. Ich habe ihn verloren. Das ist absichtlich. Er will es nicht laut sagen. Das ist mir schon klar. Er sieht den Film über das Lager. Er kann sich seine eigene Familie dort vorstellen. Das ist, was er mit das Schlimmste meint. Nein, es ist noch schlimmer als das. Was kann noch schlimmer sein? Dass er diese Szenen ins Französische übersetzen muss. Die Vernichtung seiner eigenen Familie. Er hätte sich entschuldigen lassen können. Es war erlaubt, sogar angeboten, das zu tun. Viele Dolmetscher taten es, aber er... Du! ...hatte seine Prinzipien. Es war ihm nicht erlaubt, in der Kabine zusammenzubrechen oder irgendein persönliches Gefühl in seine Übersetzung einfließen zu lassen. Er musste also seine deutschsprachigen Emotionen zusammenraffen und sie in perfekt rationalem Französisch wiedergeben. Ein erstklassiger Dolmetscher muss neutral bleiben, muss aufmerksam sein auf jegliche Nuance der Sprache. Er muss sich jeden Moment weigern, irgendeine Art von Farbe in seine perfekt linguistische Wiedergabe des Horrors sickern zu lassen. Schlimmer noch. Schlimmer? Er war fest entschlossen, sein Bestes für Göring zu tun. Jede Silbe perfekt für den Henker zu übersetzen. Er war stolz darauf. Der weltbeste Dolmetscher. Jemand sollte das Haus in Brand setzen. Das wäre die perfekte Lösung. Warum hast du es dann gekauft? Du hast das Dorf nie leiden können, schon in der Kriegszeit, als es voller Denunzianten und Antisemiten war. Du hättest dein Leben hier verlieren können. Während all dieser Jahre, zunächst in Frankreich, dann in der Schweiz, hatte ich nur einen Traum, einen Unterschlupf zu haben, klassisch, bürgerlich. Und 1945 war es schließlich möglich. Als ich nach dem Krieg zurückkam über diese Grenze, konnte man in dieser gottverlassenen Gegend ein leerstehendes Haus für ein Butterbrot erwerben. Aber du hattest damals kein Geld. Womit hast du das Haus bezahlt? Nürnberg hat es bezahlt, nicht wahr? Du hast es gekauft mit dem Geld, das Großvater als Dolmetscher verdient hat. Hermann Görings Dolmetscher. Er hat dir doch Geld geschickt. Sag es mir. Was macht das jetzt noch für einen Unterschied? Ich habe den Kaufvertrag unterschrieben. Ich habe alles mit diesen Händen bezahlt, in Franc und Centime. Ich habe das Haus von oben bis unten frisch gestrichen. Es war das Einzige, was ich je in meinem ganzen Leben besessen habe. Kein Flüchten mehr, keine Illegalität mehr. Und dann... Dann tauchte Großvater auf. Nürnberg war vorbei. Wir konnten ganz von vorne anfangen in diesem Weiler. Morok. Und herausfinden, wie man sozusagen normal lebt. Genau wie es die ganze Welt herausfinden musste. Und? Er saß da wie ein Gespenst. Sagte nichts. Verloren in seiner Nürnberg-Kapsel, gekleidet in seinen Nürnberg-Mantel, von oben bis unten genürnbergt. Nürnberg raubte ihm seinen Tatendrang, seinen Pioniertrieb, seinen Ehrgeiz, sogar seinen Klackäbel-Arroganz. Er war ausgehöhlt und stank schon nach Trägheit und Persönlichkeitsverfall. Mir war klar, wir wussten nichts voneinander. Nichts. Außer was die Welt uns aufgezwungen hatte. Gefahr, Flucht, Grausamkeit, Enttäuschung, blutiges Gemetzel. Ohne das gab es jetzt nur noch Abendessen, Morgentee. Ein zusammengebrochenes Bügelbrett. Das hat mich angeekelt. Also? Eines Morgens, während er schlief im Nebenzimmer, schlüpfte ich raus, ging durch die Kälte, nahm einen Bus, dann den Zug nach Paris und flog nach New York. Mit eurem Kind. Kind? Mag sein. Es ist lange her. Es ist fast 12, wir müssen uns beeilen, bevor die Mairie für die Mittagspause schließt. Keine Mairie. Wie bitte? Ich verkaufe nicht. Ich will das Haus behalten. Und hier wohnen? Nie im Leben. Das geht nicht mehr. Der Notär erwartet uns. Es ist alles abgemacht. Sag es ab. Ich verstehe das nicht. Du hast diesen Ort, dieses Geisterdorf. Ja. Du hast dieses Haus. Wie die Pest. Zacharias hat nach all diesen Jahren eingewilligt. Er hatte sich geweigert und jetzt habe ich ihn endlich dazu gebracht, all die nötigen Papiere zu unterschreiben. Nur weil er den Verstand verloren hat. Sonst hätte er niemals eingewilligt. Er braucht diese Zitadelle genauso sehr wie ich. Was willst du mit einem Haus, in das du seit 50 Jahren keinen Fuß mehr gesetzt hast? Wenn du das Haus verkaufst, dann könnt ihr endlich frei voneinander leben. Und du kannst sterben ohne diesen ewigen Hass auf deinen Lippen. Hass? Was sonst? Gleichgültigkeit. Aber nicht auf banale Art. Es ist eine profunde Gleichgültigkeit. Viel, viel stärker als Hass. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Nach allem, was ihr zusammen durchgemacht habt. Ihr seid zusammen geflüchtet. Ihr hättet zusammen sterben können. Dann habt ihr gemeinsam überlebt, ein Kind zusammen gehabt, zusammen ein Haus gekauft. All diese Erinnerungen sollten euch doch verbinden. Stattdessen trennen sie euch. Ein Hornissengedächtnis voller Missgunst und Rache. Du wirst es auch niemals verstehen, weil du nie durchmachen wirst, was ich durchgemacht habe, was wir durchgemacht haben. Du wirst immer in Sicherheit sein und deine Gefühle werden immer dir gehören. Meine Gefühle haben seit langem ihren eigenen Weg eingeschlagen. Ist das dein letztes Wort? Du willst nicht verkaufen? Diese Genugtuung werde ich ihm nie geben. Das ist der Grund, der einzige Grund. Der Hauptgrund. Ein edler Grund. Er hat mich die besten Jahre meiner Jugend gekostet. Er ist nicht schuld daran. Wer sonst? Jetzt kann er meinetwegen leiden. Sag ihm das. Nein. Mein Vertrag endet hier. Hirnlose Ziege. Sag es ihm. Woher nimmst du dir das Recht, in diesem Ton mit mir zu sprechen? Mein Lebenslauf. Meine Würde. Also sag dem großen Mann, was ich dir erzählt habe. Keine weiteren Botschaften mehr. Ich zittere innerlich, weil ich während dieser ganzen Zeit unparteiisch bleiben musste. Früher wurde der Botschafter schlechter Nachrichten umgebracht. Ich steige jetzt aus, bevor er mich eliminiert. In der Zwischenzeit kann das Haus ruhig weiter verrotten, bis es unter den Holzwürmern zusammenbricht. Nein. Sobald du gestorben bist, werde ich herkommen und hier wohnen. Was? Ja. Ich werde es von oben bis unten renovieren und die Fensterläden leuchtend grün anstreichen. Ich werde wilde Tiere im Hinterhof halten. Strauße, Affen, Lamas. Im Winter werde ich das Haus streunenden Zigeunern öffnen und im Sommer werde ich Lautsprecher auf dem Dach installieren und Musik ins Dorf und die Landschaft dröhnen lassen, damit die Leute wissen, dass es hier lebendig steht. Wenn du ein hoffnungsloser Fall von Dummheit bist. Was sagt sie jetzt? Dass ich ein hoffnungsloser Fall von Dummheit bin. Jemand sollte diese Frau endlich und für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen. Ja, ich bringe euch beide zum Schweigen. Schluss. Genug. Stille. Das ist das Hörspiel Hornissengedächtnis von David Zane Meyerowitz. Mitgemacht haben Ernie Mangold als Rebecca, Hans-Michael Rehberg als Zacharias, Pippa Galli als Susanna und andere. Regie geführt hat David Zane Meyerowitz. Eine Co-Produktion ist das von SRF mit dem ORF von 2015.